Identitäten steht ein einsam im Haus. Da fliegen die Bauern ganz wieder auf Bett hinaus. Hand in Hand in den Zungen sitzen Grieden und Hain. An den in den Reisen, da kommt jeder Siemens heim. Waren nicht immer so glücklich wie heim. Allein vor die Siam vergessen die Zeit. Da Elten schon mal in jeder Art exakt den Siemens ihm wieder heim. Sie nehmen doch den Schiff und gefahren in Hof in den Nein. Glücklich heim in den Deinen steht ein einsam im Haus. Da fliegen die Bauern ganz wieder auf Bett hinaus. Hand in Hand in den Zungen sitzen Gräden und Hain. Am Ende in den Reisen, da kommt jeder Siemens heim. So glücklich wie heim. Allein vor sich sie an vergessene Zeit. Da Elten schon mal in jeder Art erzählt, in jemals in Siemens heim. Die nimmt doch